Er sprach über die deutsche Gefahr und behauptete, sie sei eine Erfindung der Tories, die nur die Armen um ihre Rechte betrügen und die große Flut der Sozialreform aufhalten wollten, dass aber die organisierte Arbeit das klar erkenne und sich über die Tories lustig mache. Er sprach sich dafür aus, dass wir zum Beweis für unseren guten Willen und unser Vertrauen unsere Flotte reduzieren und dann den Deutschen ein Ultimatum schicken sollten, sie müssten dasselbe tun oder wir würden ihnen auf den Kopf kommen. Er behauptete, wenn die Tories nicht wären, würden Deutschland und England miteinander für den Frieden und an der Sozialreform arbeiten. Ich dachte an das kleine schwarze Buch in meiner Tasche. Ein Dreck lag denen an Frieden und Sozialreform. Und doch, irgendwie gefiel mir die Rede, die er da hielt. Man spürte seine Anständigkeit, trotz all dem Blödsinn, der ihm eingetrichtert worden war. Auch wurde mir viel leichter zumute. Wenn ich auch selbst kein guter Redner war, so war ich doch tausendmal besser als Sir Harry. Ich machte meine Sache auch gar nicht so schlecht, als die Reihe an mich kam. Ich erzählte einfach alles, was ich von Australien, von der dortigen Arbeiterpartei und der Auswanderung und den staatlichen Hilfeleistungen wusste und betete im Stillen, dass kein Australier da war. Ich weiß nicht mehr, ob ich die freie Marktwirtschaft überhaupt erwähnte, aber ich behauptete, in Australien gäbe es überhaupt keine Tories, sondern nur die Arbeiterpartei und die Liberalen. Das trug mir Beifall ein. Und die Zuhörerschaft wurde merklich lebhafter, als ich mich über die fabelhaften Geschäftsmöglichkeiten ausließ, die sich meiner Ansicht nach im Empire ergaben, wenn wir uns nur recht darum bemühten. Im Ganzen war ich, glaube ich, einigermaßen erfolgreich. Aber der Pfarrer mochte mich nicht, und als er den Rednern dankte, nannte er Sir Harrys Rede staatsmännisch, und von der meinen sagte er, sie habe die Beredsamkeit eines Auswanderungsagenten gezeigt. Als wir wieder im Wagen saßen, war mein Gastgeber in übermütiger Laune, weil die Sache hinter ihm lag. »Eine durchschlagende Rede, Twiston«, meinte er. »Jetzt kommen Sie mit mir nach Hause. Ich bin ganz allein dort, und wenn Sie einen Tag oder zwei bleiben, zeige ich Ihnen ein paar sehr anständige Fischgründe.« Wir bekamen ein warmes Abendessen, das ich mehr als nötig hatte, und dann tranken wir in einem großen, gemütlichen Rauchzimmer am knatternden Holzfeuer einen Grog. Jetzt, fand ich, war es an der Zeit, mit offenen Karten zu spielen. Diesem Manne sah ich es an den Augen an, dass er von der Art war, zu der man Vertrauen haben kann. »Hören Sie zu, Sir Harry«, begann ich. »Ich muss Ihnen etwas sehr Wichtiges sagen. Sie sind ein guter Mensch und ich will ganz aufrichtig sein.« »Woher in Dreiteufelsnamen haben Sie das Giftzeug, das Sie heute Abend verzapft haben?« Er erschrak. »War es wirklich so schlecht?« fragte er ängstlich. »Es klang ja ein bisschen dünn. Das meiste habe ich aus der Zeitschrift Fortschritt und aus Flugblättern, die mir dieser Agent, mit dem ich arbeite, immer zuschickt. Aber Sie glauben doch wohl nicht, dass Deutschland jemals Krieg mit uns anfangen wird.« »Stellen Sie diese Frage in 6 Wochen, dann bedarf sie keiner Antwort mehr«, erwiderte ich. »Wenn Sie mir eine halbe Stunde zuhören wollen, werde ich Ihnen etwas erzählen.« Ich sehe noch das freundliche Zimmer vor mir mit den Geweihen und den alten Stichen an den Wänden und Sir Harry, der nervös auf der steinernen Stufe des Kamins stand. Und ich sehe mich selbst, tief in einen Sessel zurückgelehnt, zu ihm sprechend. Es kam mir vor, als sei ich jemand anders, der daneben stand und meiner Stimme zuhörte und sorgfältig die Glaubwürdigkeit dessen, was ich vorbrachte, abschätzte. Es war das erste Mal, dass ich jemandem die volle Wahrheit über diese Geschichte sagte, wie ich sie verstand. Und das tat mir unendlich gut, denn es half mir, mir selber über die ganze Sache völlig klar zu werden. Ich ließ keine noch so geringfügige Einzelheit aus. Sir Harry erfuhr alles über Scudder und den Milchmann und das Notizbuch und auch alles, was ich getan hatte, seit ich in Galloway war. Von Anfang an war er sehr erregt und ging vor dem Kamin auf und ab. »Sie wissen also nun«, schloss ich, »dass Sie hier in Ihrem Hause den Mann haben, der wegen des Portland Place-Mordes verhaftet werden soll. Es ist Ihre Pflicht, den Chauffeur zur Polizei zu schicken und mich auszuliefern. Ich glaube nicht, dass ich sehr weit kommen werde.« Es wird einen Unfall geben. Und knapp eine Stunde nach der Verhaftung werde ich ein Messer in den Rippen haben. Aber trotzdem ist es Ihre Pflicht, da Sie ein gesetzestreuer Bürger sind. In einem Monat wird es Ihnen vielleicht leid tun, aber daran brauchen Sie jetzt nicht zu denken. Er sah mich mit klarem, festem Blick an. »Was haben Sie in Rhodesien getan, Mr. Henney?« fragte er. »Ich war Mineningenieur«, antwortete ich. »Ich habe mein Geld ehrlich verdient und ich habe gut gelebt, während ich es verdiente.« »Das ist kein Beruf, von dem man schwache Nerven kriegt, oder?« Ich lachte. »Oh, was das betrifft, meine Nerven sind in gutem Zustand.« Ich nahm ein Jagdmesser aus einem Halter an der Wand und führte ihm den alten Mashona-Trick vor. Ich warf es in die Luft und fing es mit den Lippen auf. Dabei braucht man einen ruhigen Puls. Er sah mir lächelnd zu. »Beweise brauche ich nicht. Auf der Rednertribüne mag ich ein Esel sein, aber ich weiß einen Mann richtig einzuschätzen. Sie sind kein Mörder und Sie sind kein Narr. Und ich glaube, dass Sie die Wahrheit sagen. Ich werde zu Ihnen halten. Also, was kann ich tun?« »Zunächst möchte ich, dass Sie Ihrem Onkel einen Brief schreiben. Ich muss irgendwann vor dem 15. Juni mit den Leuten von der Regierung in Kontakt kommen.« Er zerrte an seinem Schnurrbart. »Das hilft Ihnen nicht. Dies ist eine Sache für das Auswärtige Amt, und damit hat mein Onkel nichts zu tun. Außerdem würden Sie ihn niemals überzeugen. Nein, ich werde etwas Besseres tun. Ich schreibe an den ständigen Sekretär des Auswärtigen Amtes. Er ist mein Pate und einer der besten Leute, die wir haben. Also, was soll ich schreiben?« Er setzte sich an einen Tisch und schrieb nach meinem Diktat. Das Wesentliche war, dass er, falls ein Mann namens Twiston, ich hielt es für geraten, diesen Namen beizubehalten, vor dem 15. Juni bei ihm auftauchen sollte, ihn freundlich empfangen möge. Er schrieb, Twiston werde seine Glaubwürdigkeit beweisen, indem er das Wort »schwarzer Stein« erwähne und die Melodie »Annie Laurie« pfeife. »Gut«, meinte Sir Harry. »Das ist der richtige Stil. Nebenbei, Sie werden meinen Paten, er heißt Sir Walter Bullivant, zu Pfingsten drunten in seinem Landhaus finden, nahe bei Ortonswell am Kennet. Also, das wäre erledigt. Und was jetzt? Sie sind ungefähr meine Größe. Leihen Sie mir den ältesten Tweedanzug, den Sie besitzen. Irgendeinen. Er darf nur nicht die Farbe des Anzugs haben, der heute Nachmittag draufgegangen ist.« Dann zeigen Sie mir eine Landkarte von dieser Gegend und erklären Sie mir die Landschaft. Und schließlich, wenn die Polizei hier nach mir sucht, zeigen Sie ihr den Wagen unten im Bach. Wenn die anderen auftauchen, sagen Sie ihnen, dass ich nach der Versammlung mit dem Südexpress abgereist bin. Er versprach alles. Ich rasierte die Reste meines Schnurrbarts ab und stieg in einen uralten Anzug aus einem Stoff, der, glaube ich, Heidemischung genannt wird. Auf der Karte sah ich, wo ungefähr ich mich befand, und prägte mir die beiden wichtigsten Dinge ein, wo ich auf die Hauptstrecke der Bahn nach Süden stoßen konnte und wo hier in der Nähe die am wenigsten bevölkerte Gegend war. Um 2 Uhr morgens weckte Sir Harry mich aus meinem Schlummer in einem Sessel des Rauchzimmers und blinzelnd ließ ich mich in die sternklare Nacht hinausführen. Aus einem Werkzeugschuppen holte er ein Fahrrad und gab es mir. »Zuerst rechts abbiegen bei dem langen Fichtenwald«, schärfte er mir ein. »Bei Tagesanbruch werden Sie schon weit in den Bergen sein. Dann würde ich das Rad in ein Moorloch werfen und zu Fuß ins Moor hinauswandern. Dort können Sie eine Woche lang unter den Schafhirten leben und sich so sicher fühlen, als wären Sie in Neuguinea.« Eifrig strampelte ich die steilen, mit grobem Kies bedeckten Straßen hinauf, bis der Himmel gegen Morgen erblasste. Als der Bodennebel sich unter der Sonne auflöste, fand ich mich in einer weiten grünen Welt, von der nach beiden Seiten waldige Schluchten abfielen und die in einem weit entfernten blauen Horizont endete. Hier würde ich wenigstens meine Feinde rechtzeitig bemerken. Der Steinklopfer mit der Brille. An der höchsten Stelle des Passes setzte ich mich nieder zu einer Bestandsaufnahme meiner strategischen Lage. Hinter mir war die Straße. Sie kletterte durch eine lange Schlucht in den Bergen den Oberlauf eines ansehnlichen Flusses hinauf. Vor mir lag eine Ebene von etwa einer Meile, von Sumpflöchern genarbt und mit rauen Grasbüscheln bestanden, und dahinter fiel eine andere Schlucht steil ab zu einer Ebene hinunter, deren blauer Dunst mit dem Horizont verschmolz. Zur linken und zur rechten standen sanft gerundete, glatte Hügel, und im Süden, das heißt sehr fern zur linken, waren ganz schwach hohe, mit Heidekraut bewachsene Berge zu sehen. Von der Karte her erinnerte ich mich, dass dort das Bergmassiv lag, das ich mir als Zuflucht gewählt hatte. Ich befand mich auf der zentralen Erhöhung einer sich weithin dehnenden Hochfläche und konnte meilenweit alles sehen, was sich regte. Eine halbe Meile hinter mir rauchte der Schornstein einer Hütte in den Wiesen unterhalb der Straße. Das war das einzige Anzeichen menschlichen Lebens. Nur der Ruf der Brachvögel und das Plätschern kleiner Bäche war zu hören. Es war jetzt ungefähr 7 Uhr, und während ich so dasaß, hörte ich wieder das unheilkündende Klopfen des Motors in der Luft. Da wurde mir klar, dass mein Aussichtspunkt sich als eine Falle erweisen könnte. Kein Zaunkönig hätte sich auf dieser kahlen, grünen Hochebene verstecken können. Ich saß ganz still und ohne alle Hoffnung da, während das Motorengeräusch lauter wurde. Dann sah ich das Flugzeug von Osten heraufkommen. Es flog sehr hoch, aber während ich noch hinsah, ging es etliche 100 Fuß herunter und begann in immer enger werdenden Schleifen um meinen kleinen Hügel zu kreisen, wie ein Habicht seine Kreise zieht, ehe er herabstößt. Es flog jetzt sehr niedrig, und schon hatte der Beobachter mich ausgemacht. Ich konnte sehen, wie einer der beiden Insassen mich durch ein Fernglas betrachtete. Plötzlich stieg die Maschine in schnellen Spiralen, und im nächsten Moment sah ich sie nach Osten davonbrausen, bis sie nur noch ein kleiner Punkt am blauen Morgenhimmel war. Das gab mir gewaltig zu denken. Meine Feinde hatten mich entdeckt, und nun würden sie einen Kordon um mich ziehen. Ich wusste nicht, wie viel Mann sie aufbieten konnten, war aber sicher, dass es genug sein würden. Der Gegner hatte mein Fahrrad gesehen und musste daraus schließen, dass ich versuchen würde, auf der Straße zu entkommen. In diesem Fall gab es vielleicht eine Chance rechts oder links im Moor. Ich schob das Rad 100 Meter von der Straße weg und warf es in ein Moorloch, wo es zwischen Entengrütze und Wasserhahnenfuß untersank. Dann stieg ich auf eine Anhöhe, von wo ich die beiden Täler überblicken konnte. Nichts rührte sich auf dem langen weißen Band der Straße, das sie durchzog. Ich sagte schon, dass sich auf der ganzen Hochebene keine Ratte hätte verstecken können. Mit fortschreitendem Tage war sie von weichem, frischem Licht überflutet, duftend und sonnig wie das Feld in Südafrika. Zu anderen Zeiten hätte mir diese Landschaft nur zu gut gefallen, aber jetzt schien sie mich zu ersticken. Das freie Moorland ringsumher kam mir vor wie Gefängnismauern und die frische Bergluft wie Kerkergeruch. Ich warf eine Münze in die Luft. Wappen oder Zahl, rechts oder links. Das Wappen lag oben, also wandte ich mich nach Norden. Nach kurzer Zeit kam ich an einen Hügelkamm, der wie eine Mauer am Pass entlang lief. Ich konnte den Verlauf der Landstraße etwa 10 Meilen weit sehen, und weit unten bewegte sich etwas auf ihr, was ich für ein Auto hielt. Hinter dem Kamm erstreckte sich welliges grünes Moorland, das in bewaldete Schluchten abfiel. Nun habe ich im Verlauf meines Lebens auf dem Feld Augen bekommen wie ein Habicht und kann Dinge sehen, für die die meisten Menschen ein Teleskop brauchen. Unten am Hang, etwa 2 Meilen entfernt, rückte eine Kette von Männern vor wie Treiber bei der Jagd. Ich duckte mich hinter die Horizontlinie. Dieser Weg war mir also abgeschnitten, und ich musste es mit den höheren Bergen im Süden hinter der Landstraße versuchen. Der Wagen, den ich erspäht hatte, kam allmählich näher. Aber er war noch weit weg und hatte ein paar steile Steigungen vor sich. Ich lief schnell und geduckt und behielt im Laufen den Hang des Hügels vor mir im Auge. War es Einbildung oder sah ich Gestalten? Eine, zwei, vielleicht mehr, die sich in einer kleinen Schlucht hinter dem Bach bewegten. Wenn man auf freiem Felde von allen Seiten eingekreist ist, gibt es nur eine Möglichkeit zu entrinnen. Man muss an Ort und Stelle bleiben und die Feinde einen suchen und nicht finden lassen. Das sagte mir mein Verstand. Aber wie um Himmels Willen sollte ich auf diesem glatt ausgebreiteten Tischtuch nicht gefunden werden? Ich hätte mich gern bis zum Hals in den Schlamm hineingewühlt oder ins Wasser gelegt oder wäre auf den höchsten Baum geklettert. Aber es war keine Spur von einem Baum da, die Moorlöcher waren kleine Pfützen und der Bach war ein Rinnsal. Da stieß ich in einer kleinen Ausbuchtung der Straße auf den Steinklopfer. Er war gerade gekommen und warf unlustig seinen Hammer auf den Boden. Aus Fischaugen sah er zu mir herüber und gähnte. »Verfluchter Tag, wo ich das Hüten aufgegeben hab«, sagte er, »zur Welt im Allgemeinen. Da war ich doch mein eigener Herr. Jetzt bin ich Regierungssklave, auf der Straße angebunden, hab entzündete Augen und einen krummen Buckel.« Er nahm den Hammer auf, schlug auf einen Stein, ließ das Werkzeug mit einem Fluch fallen und hielt sich mit beiden Händen den Kopf. »Erbarmen! Mein Kopf platzt!« schrie er. Er sah wüst aus, war etwa von meiner Größe, aber sehr gebückt. Der Bart an seinem Kinn war etwa eine Woche alt. Er trug eine riesige Hornbrille. »Ich schaff es nicht«, rief er. »Der Inspektor soll mich nur anzeigen. Ich will in mein Bett.« Ich fragte, was denn los sei, obwohl das eigentlich klar genug war. »Was los ist? Ich bin noch nicht nüchtern. Gestern Abend hat meine Tochter Maren Hochzeit gefeiert und da haben sie bis 4 Uhr im Kuhstall getanzt. Ich und ein paar andere haben gesoffen. Und jetzt ist mir speiübel. Schade, dass ich den Wein angesehen habe. Er war so schön rot.« Ich war auch der Meinung, dass er ins Bett gehörte. »Leicht gesagt«, stöhnte er. »Aber gestern habe ich eine Postkarte gekriegt, dass der neue Straßeninspektor heute die Runde macht. Der kommt und findet mich nicht oder er findet mich betrunken und das kommt aufs Gleiche hinaus. Ich bin erledigt. Ich kann ja ins Bett gehen und sagen, ich bin krank, aber das hilft mir sicher nichts, denn die kennen meine Art von Krankheit.« Da fiel mir etwas ein. »Kennt Sie der neue Inspektor?« fragte ich. »Der nicht, der ist erst eine Woche da. Er fährt in einem kleinen Auto herum und pult das Innere aus den Muscheln heraus, so genau ist er.« »Wo wohnen Sie?« fragte ich, und ein unsteter Finger zeigte auf die Hütte am Bach. »Also ab ins Bett mit Ihnen«, sagte ich, »und schlafen Sie in Frieden. Ich nehme Ihnen die Arbeit ein bisschen ab und bin zur Stelle, wenn der Inspektor kommt.« Er starrte mich verständnislos an. Dann, als sein verschwiemeltes Gehirn begriff, verzog sich sein Gesicht zum nichtssagenden Lächeln des Gewohnheitstrinkers. »Sie sind prima«, rief er. »Das ist ganz einfach. Diesen Haufen Steine habe ich fertig. Heute Vormittag brauchen Sie keine mehr klopfen. Nehmen Sie bloß den Karren und fahren Sie genug neue Steine vom Steinbruch unten an der Straße rüber, dass es vor Mittag noch einen Haufen gibt. Ich heiße Alexander Turnbull und bin schon 7 Jahre beim Straßenbauen. Vorher war ich 20 beim Hüten auf Leith and Water. Meine Kumpels sagen Specky zu mir. Tun Sie dem Inspektor ein bisschen schön mit Sir und so. Das geht ihm glatt ein. Am Nachmittag komme ich wieder.« Ich borgte mir seine Brille und den schmutzigen alten Hut, zog Jacke, Weste und Kragen aus und gab sie ihm mit nach Hause. Auch borgte ich mir noch den widerlichen Stumpen von Tonpfeife als besonders wertvolles Requisit. Er wies mir die einfache Arbeit an und schlurfte dann ohne weitere Umstände bettwärts davon. Vielleicht war das Bett sein Hauptziel, aber ich glaube, in der Flasche war auch noch ein Rest. Ich betete, er möge außer Sicht sein, ehe meine Freunde auf der Bildfläche erschienen. Dann machte ich mich für meine neue Rolle zurecht. Das Hemd knöpfte ich oben auf. Es war ein ordinäres, blau und weiß kariertes, wie Landarbeiter es tragen. Und mein Hals war so braun wie der eines Kesselflickers. Ich rollte die Ärmel auf und mein Unterarm hätte der eines Grobschmieds sein können, sonnenverbrannt und rau von Narben. Meine Stiefel und Hosenbeine staubte ich mit Straßenstaub weiß ein, zog die Hosen hoch und band sie mit Schnur unter den Knien fest. Dann kam das Gesicht dran. Mit einer Handvoll Staub machte ich einen Ring um meinen Hals, ungefähr da, wo wahrscheinlich Mr. Turnbulls Sonntagswäsche aufhörte. Auch meine sonnengebräunten Backen rieb ich tüchtig mit Staub ein. Die Augen eines Steinklopfers würden sicher etwas entzündet sein. Also bemühte ich mich, Staub in beide Augen zu streuen, und durch heftiges Reiben brachte ich einen triefäugigen Effekt zustande. Die Butterbrote, die Sir Harry mir gegeben hatte, waren mit meiner Jacke auf und davon. Aber das Mittagsbrot des Steinklopfers, in ein rotes Taschentuch eingebunden, stand mir zur Verfügung. Mit Hochgenuss aß ich ein paar dicke Brotscheiben mit Käse und trank etwas kalten Tee. In dem Taschentuch steckte auch eine Lokalzeitung mit Schnur zusammengebunden und an Mr. Turnbull adressiert. Wahrscheinlich wollte er sich die Mittagspause damit verschönern. Ich band das Bündel wieder zu und legte die Zeitung auffällig daneben. Mit meinen Stiefeln war ich nicht ganz zufrieden, aber ich stieß mit ihnen in den Steinen herum, so dass sie die raue Oberfläche bekamen, die das Schuhwerk eines Steinklopfers hat. Dann zerbiss und zerkratzte ich meine Fingernägel, bis die Ränder gespalten und rau waren. Den Männern, mit denen ich zu tun hatte, würde keine Einzelheit entgehen. Einen der Schnürsenkel riss ich entzwei und knotete ihn ungeschickt zusammen, den anderen lockerte ich, so dass meine dicken grauen Socken über das Oberleder herabhing. Noch immer zeigte sich nichts auf der Straße. Der Wagen, den ich vor einer halben Stunde beobachtet hatte, musste umgekehrt sein. Als meine Toilette beendet war, nahm ich den Schubkarren auf und begann die Fahrten zum Steinbruch und wieder zurück. Er lag 100 Meter entfernt. Ein alter Scout in Rhodesien fiel mir ein, der zu seiner Zeit viele tollkühne Abenteuer bestanden hatte. Der hatte mir einmal gesagt, das Geheimnis, eine Rolle gut zu spielen, bestehe darin, dass man sich völlig hineindenke. Man könne sie nie durchhalten, meinte er, wenn man sich nicht selbst einreden könne, dass man sie sei. Deshalb verschloss ich mich allen anderen Gedanken und konzentrierte mich völlig aufs Straßenreparieren. An die kleine weiße Hütte des Steinklopfers dachte ich als an mein Zuhause. Ich erinnerte mich der Jahre, die ich als Schafhirt auf Leithen Water verbracht hatte, und malte mir liebevoll aus, dass ich heute Abend in einem Kistenbett schlafen und mich an einer Flasche billigen Whiskys gütlich tun werde. Ab und zu streunte ein Schaf aus dem Heidekraut heraus und glotzte mich an. Ein Reiher fiel in einer Bucht des Baches ein und fing an zu fischen. Er schenkte mir nicht mehr Beachtung als einen Meilenstein. Ich karrte meine Steinfrachten mit dem schweren Schritt eines Mannes, der das jeden Tag tut. Bald wurde mir warm und der Staub auf meinem Gesicht verwandelte sich in eine feste, dauerhafte Kruste. Ich zählte schon die Stunden, bis der Abend der eintönigen Arbeit des Mr. Turnbull ein Ende setzen würde. Plötzlich sprach mich von der Straße her eine scharfe Stimme an, und aufblickend sah ich einen kleinen Ford-Zweisitzer und einen jungen Mann mit rundem Gesicht und steifem Hut. »Sind Sie Alexander Turnbull?« fragte er. »Ich bin der neue Bezirksstraßeninspektor. Sie wohnen in Black Hope Foot und haben den Abschnitt von Laidlaw Byers bis zu den Ricks zu betreuen? Gut. Ein schönes Stück Straße, Turnbull, und nicht schlecht gebaut. Eine Meile von hier ist sie ein bisschen weich und die Ränder müssen sauber gemacht werden. Sehen Sie zu, dass Sie das hinkriegen. Guten Morgen. Nächstes Mal kennen Sie mich dann.« Kein Zweifel. Meine Verkleidung war gut genug, den gefürchteten Inspektor zu täuschen. Ich arbeitete weiter, und als aus dem Vormittag langsam Mittag wurde, bekam ich Abwechslung durch ein bisschen Straßenverkehr. Der Lieferwagen eines Bäckers kam den Berg herauf. Ich kaufte mir ein Paket Ingwerkekse, die ich für den Notfall in der Hosentasche verstaute. Dann kam ein Hirte mit Schafen vorbei und jagte mir einen kleinen Schrecken ein, indem er laut fragte, »Was ist denn aus Becky geworden?« »Der ist im Bett, hat Magenkolik«, antwortete ich, und der Hirte zog weiter. Als es schon fast Mittag war, kam ein großes Auto den Hügel herab, glitt vorbei und hielt 100 Meter weiter unten. Die beiden Insassen stiegen aus, als wollten sie sich die Beine vertreten, und kamen zu mir herangeschlendert. Ich hatte die beiden vom Fenster des Gasthauses in Galloway ausgesehen. Den mageren, dunkeln, mit dem scharfen Gesicht und den dicken, der immer lächelte.